Es ist wohl dem Gemeckere eines argentinischen Filmvorführers zu verdanken, dass Fritz Langs Metropolis jetzt in einer Fassung wieder anzuschauen ist, die dem Film, wie ihn die Premierengäste am 10. Januar 1927 im Berliner Uferpalast am Zoo zu sehen bekamen, sehr, sehr nahe kommt. Also, Argentinien, 1980er Jahre. Der Filmexperte Martin Peña hört im argentinischen Filmmuseum immer wieder einen Filmvorführer klagen, wie mühselig es doch gewesen sei, früher über 2 Stunden lang am Filmprojektor zu stehen und darauf zu achten, dass die alte Metropolis-Kopie, die kurz nach der 1927er Premiere nach Buenos Aires gekommen war, nicht aus der Führung des Projektors springe. Martin Peña wurde hellhörig. 2 Stunden? Das war länger als jede der zurzeit bekannten Versionen des Klassikers. Aber es sollte noch Jahre dauern, bis der argentinische Filmexperte fündig werden konnte. In 3 Filmdosen fand sich, als Sicherheitskopie vom Original auf 16mm kopiert, die wohl vollständigste Version von Metropolis. Ein Traum der Filmhistoriker wurde wahr. Ein Klassiker und eines der einflussreichsten Werke der deutschen Filmgeschichte, aber eben auch ideologisch immer wieder heftig umstritten. Fritz Langs Geschichte über die Rebellion der Arbeiter einer unterirdischen Stadt gegen die oben residierenden Kapitalisten, angeführt die Rebellion von einer jungen Frau, Metropolis wirkt heute vor allem wegen der futuristischen Bauten und eindrucksvollen Montage, die die eingefügten in Argentinien gefundenen Szenen noch intensiver wirken lassen. Fritz Langs Film hat die internationale Filmsprache deutlich geprägt. Massenszenen oder eben Stadtkulissen haben George Lucas' Krieg der Sterne wie Ridley Scott's Blade Runner, Tim Burton's Gotham City in Batman oder die Stadt der Zukunft in Luc Bessons Das fünfte Element maßgeblich beeinflusst. Doch diese Wirkung hat mit der ersten Reaktion 1927 so gut wie gar nichts zu tun. Den Erfolg von seinem 3 Jahre vorher ins Kino gebrachten Zweiteiler, Die Nibelungen, konnte Fritz Lang mit Metropolis an den Kassen nicht wiederholen. Und so begann die Verstümmelung des Werks. Nach 4 Monaten winterlichem Misserfolg brachte die UFA Metropolis im Sommer 1927 in einer deutlich gekürzten Fassung erneut ins Kino. Wichtige Handlungsstränge wurden allerdings dabei eliminiert. Warum der Erfinder Rotwang beispielsweise eigentlich einen weiblichen Maschinenmenschen, gespielt von Brigitte Helm, erschaffen hat, dieses mythische Wesen, das Metropolis eben auch diesen nachhaltigen Look bescherte, es wurde überhaupt nicht mehr deutlich in dieser Fassung. Metropolis, das verstümmelte Meisterwerk der Mythos. Doch die Anstrengungen verschiedener Filmwissenschaftler seit Anfang der 1960er Jahre, die Urfassung des Films zu restaurieren, scheiterten schlicht an den fehlenden Teilen. Nun ist der Restaurationskrimi zu einem kaum noch erwarteten guten Ende gekommen. Das 16mm Material aus Argentinien ist in der Fassung, die jetzt ins Kino kommt, teilweise mit Laufstreifen und schwarzem Rand zu sehen. Mehr Wiederherstellung ging nicht. Kürzere, immer noch vorhandene Lücken im Vergleich zur 1927er Fassung sind durch kleine Stücke Schwarzfilm markiert. In jedem Fall aber ist hier eine herausragende Arbeit zu bewundern. Zusammen mit dem Fund von Buenos Aires fließen in die 145 Minuten Kinofassung die Anstrengungen der Restaurateure der vergangenen Jahrzehnte zusammen. Was hier jetzt zu sehen ist, das ist großes historisches Kino, das aber, absolut zu begrüßen bei solch einem Klassiker, in dieser restaurierten Fassung uns Kinogängern immer auch die Geschichte seiner Verstümmelung und Wiederherstellung zeigt.